Herz und Schlössli auf einem schönen Rössli. Kuckuckuck, kuckuckuck, da lud die Frau zum Fenster aus und sagt, der Mann ist nicht zu Haus und niemand, und niemand, und niemand heimweiß meine Kind. Und's Mädchen ist auf der Wäsche liegt. Die Herr auf seinem Rössli sagt zu der Frau im Schlössli, sind's gute Kind, sind's böse Kind, ach, liebe Frau, ach, sag ich mit, kuckuckuck. In meiner Tasche für folgsam Kind, da hab ich manche angebind, kuckuckuck, kuckuckuck. Die Frau, die sagt, sehr böse Kind, sie folgen Mutter nicht geschwind. Sind böse, die Frau, die sagt, sind böse, Kind, sie folgen, der Mutter nicht geschwind. Da sagt der Herr, so reit ich heim, mir gleichen Kinder brauch ich heim, und reit auf seinem Rössli, weit weidet weg vom Schlössli,